und natürlich auch von den Darstellern und dazu dann ein bisschen mehr in der Sendung, die ich Ihnen jetzt heute noch einmal bringen möchte. Bitte vergessen Sie nicht, dass das Musical jetzt, wie gesagt, in Wien und zwar konzertant aufgeführt wird. Allerdings sind die Konzertsänger und Sängerinnen in Uniform bzw. im schönen Abendkleid und das natürlich, wie gesagt, direkt am Originalschauplatz in Wien. Und da geht es um Elisabeth und den Tod als Hauptdarsteller, denn der Tod umgarnt die schöne Kaiserin und wird zum Schluss auch gewonnen haben, leider. Aber bis dahin ist es noch eine wunderschöne 2-Stunden-Aufführung, die sie dann, wie gesagt, in diesem Sommer, im Sommer 2022, in Wien erleben können, an 3 Tagen. Also nichts wie hin. Das würde mich vielleicht auch einmal interessieren. Also am 1. und 2. Juli und davor am 30. Juni in Wien. Und zwar steht hier die internationale VBW Erfolgsproduktion Elisabeth aus der Feder des Erfolgsduos Michael Kunze und Sylvester Levay werden am 30. Juni, 1. und 2. Juli als ganz großes Konzerterlebnis der Extraklasse im Ehrenhof des Schlosses Schönbrunn gezeigt. Die berühmte historische Kulisse bietet für die konzertante Version des Musicals das die dramatische und berührende Geschichte über Leben, Wirken und Leiden von Kaiserin Elisabeth von Österreich erzählt, ein würdiges und einmaliges Ambiente. Mit hochkarätigen Solisten und Ensemble begleitet vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung darf sich das Publikum auf einen der Veranstaltungshöhepunkte des Jahres 2022 freuen. Denn dieses Konzert fand bereits 2021 ebenfalls statt und man hat es jetzt wieder auf die Bühne gebracht und es gab auch Konzerte im Jahr 2019, ebenfalls ausverkauft. Also für 22.000 Besucher wieder am Originalschauplatz, wie gesagt, in der Stadt Wien. Elisabeth und ich sah es in Stuttgart im SB-Zentrum mit 2 Konzerthallen, wo man Musicals wunderschön aufführen konnte und dazwischen liegt ein Hotel. Also dort kann man auch Musicals erleben und die Elisabeth, die werden wir dann ein bisschen in Wien erleben können. Und vielleicht wieder und wieder, denn diese Geschichte stirbt nie aus. Es ist eine herzzerreißende Liebesgeschichte, wie man sie in den Filmen, in den Sissi-Filmen, den Dreien sehen kann. Und es gibt noch zahllose andere Filme. In 2 hat Romy Schneider mitgespielt, nämlich in den Filmen, die die Vor- und die Nachgeschichte der schönen Hochzeit und der schönen Jahre mit dem Kaiser Franz Josef, den Sissi erlebt hat, diese Vor- und Nachgeschichte kann man dann noch in anderen Filmen sehen. Und Romy Schneider hat damit eigentlich ihre Karriere begonnen. Jetzt wollen wir mal hören, wer spielt Sissi in diesem Jahr und wer spielt den Tod? Und die Sissi ist vom Musicalstar Maya Harkford und der Tod von Mark Seibert im Sommer 2022 auf die Bühne gebracht. Soweit ich sehen kann und weiß, war Maya Harkford schon öfters die Kaiserin. Und insofern die junge Dame, die ich interviewt habe, ist auch eine Holländerin wie Maya gewesen und sie hat sicher auch immer mal wieder die Kaiserin gespielt. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserer Sendung und bin wie immer Ihre Susanne Nielsen und die Produktion hat Bill Davidson, unser Produzent. Elisabeth und eigentlich Sissi ist für jeden und besonders für die Nachkriegsgeneration synonym mit den herrlich kitschigen Filmen, in denen glorreiche Kulissen, Paläste und vor allem das Liebespaar Romy Schneider, Karl-Heinz Böhm die Welt in Verzückung brachten. Drei solche Filme, die wieder und wieder aufgelegt werden, jetzt in der Schmucksammlung und auch auf DVD. Wer also sieht, dass es Elisabeth, das Musical gibt, der erwartet natürlich diesen gleichen Traum in 3D. Und so ist es natürlich auch. In Stuttgart im Apollo-Theater, eigens für das Musical-Publikum ein tolles, tolles Theater. Und natürlich mit ihm einem gegenüberliegenden Theater noch dazu, also sogar zwei Musicals an einem Ort. Da ist jeden Abend im Apollo-Theater nämlich das Leben der Kaiserin von Österreich vor ihren Augen. Das spielt sich dort ab. Deutschlands Andrew Lloyd Webber, nämlich Michael Kunze, zusammen mit Sylvester Levay, hat eine spannende Lebensgeschichte musikalisch in eine fantastische Rahmenhandlung gebracht. Und damit Sissi wirklich neu erfunden. Es ist nämlich der Tod, der Sissi physisch und psychisch umgarnt. Er ist in Gestalt eines bildschönen Mannes und er tanzt mit der Kaiserin. Und das von Anfang an. Wieder und wieder erinnert er uns an den Erlkönig, der schmeichelnd diese Frau für sich zu gewinnen sucht. Der Tod wird gespielt von Oleg Winnig und hierzu ein paar Worte von diesem Hauptdarsteller. Sie haben das so wunderschön gemacht. Den Tod haben Sie einfach verglichen mit einem Pop-Idol. Und ich finde das total, total super, super wahnsinnig interessant. Und dass ja der Tod einfach so extrem sein muss. Einmal musste kalt, ganz kalt wie der Tod sein, aber dann plötzlich doch hatte sie geliebt und hatte gezeigt die Liebe von, als ob es ein Mann wäre. Und ich denke mal, das macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist nicht ein Walzer nach dem anderen, sondern es ist wirklich eine Rolle, in der eine sehr, sehr starke Frau sich behaupten muss gegen alle Macht, die über ihr zu schweben droht, gegen alle Versuchungen und sie muss sein schön, stark und klug. Und natürlich musikalisch, denn es ist ja eine Michael Kunze Fantasie. Elisabeth in dem Musical Elisabeth ist eine sehr moderne Frau, eine sehr willensstarke Frau, eine Frau, die sich nicht in irgendwelche Zwänge begibt und nicht bereit ist, sich unterzuordnen. Und die Idee des Stückes ist eigentlich, dass der Tod in einer Zeit, in der das Habsburgerreich dem Untergang geweiht ist, diese Frau und ihre zerstörerische Kraft benutzt, um das Habsburgerreich zu zerstören. Soweit Originalton Michael Kunze, der das Stück geschrieben hat. Und jetzt habe ich für Sie den Tanz, den letzten Tanz. Und da geht es natürlich um den Tod, der die Elisabeth umgarnt. Somit beginnt das Stück und hier, wie gesagt, dieses Lied. Neu für mich, zwei, die dieselbe lieben, nämlich dich. Du hast dich entschieden, ich hab dich verpasst, bin auf deiner Hochzeit nur der Gast. Gewendet, doch nur zum Schein. Du willst ihm treu sein, doch du lädst mich ein. Noch in seinen Armen lächelst du mir zu. Und wohin das führen wird, weißt auch du. So beginnt das Stück mit dem Tod, der Sissi umgarnt. Aber Sissi ist eine schöne, starke Frau. Wir sehen vieles von Romy Schneiders Ursprungskostümen. Wir sehen wahnsinnig viele Kostümwechsel und die bildschönsten Kleider. Die Hauptdarstellerin ist eine junge Holländerin, die uns die Sissi wirklich total so bringt, wie wir sie uns vorstellen, von Anfang bis Ende. Sehr erzählt sie etwas zu den Kostümwechseln, denn das ist ja auch mit eine Sache, die sehr, sehr gut gekonnt sein muss, von der Bühne und wieder auf die Bühne rauf. Wollen wir uns mal anhören, was sie zu sagen hat. Die Rolle kostet unglaublich viel Kraft und ich musste es wirklich erfahren, wie man das macht, so fast 2,5 Stunden auf der Bühne stehen, und wenn man nicht auf der Bühne steht, dann hat man Quick Change und dann muss man ganz, ganz schnell von den 21 Kostümen, den ich habe, umziehen. Aber das ist ja auch eine Herausforderung und das ist auch der Grund, warum ich es jetzt nochmal machen möchte. Die Kostüme sind von Jan Tax gemacht. Der hat wirklich die Kostüme, so wie die damals getragen werden, gemacht. Und das ist super, die Perücken, weil die Sissi natürlich bekannt war für ihr unglaublich langes Haar. Und schon das alleine ist schön zu sehen. Und ja, es ist einfach super, glaube ich, zu sehen, was für eine Energie so ein ganzer Cast hat. Die geben so viel und die versuchen so genau wie möglich eine Zeit rüberzubringen. Und ich glaube, nur alleine davor ist es gut hinzukommen und das Musical anzugucken. Derjenige, der für diese vielen, nämlich 300 Perücken zuständig ist, Jörg Müller, erzählt uns hier etwas im Originalton. 300, das erschlägt uns auch fast, muss man sagen, weil die Männer auch alle 3 bis 4 Perücken haben, auch alle in Wellen gelegt, auch alle mit den klassischen Brennscherentechniken, das heißt, was unsere Urgroßmütter noch hatten, wenn sie beim Friseur waren, nämlich mit diesen heißen Brenneisen, bekommen die Männer ihre Haare onduliert, nennt man das. Das stellt dann schon hohe Anforderungen an das Team und mich. Und eine weitere witzige Sache ist natürlich immer hinter der Bühne, wie macht man diese Kostümwechsel besonders klar und einfach. Und dazu braucht man natürlich verschiedenartige Garderobieren und auch diejenigen, die sich um die Perücken kümmern. Und hierzu noch einmal Jörg Müller. Die Frau hat ja immer diese riesen Reifröcke an, das heißt, wir brauchen große Maskenbildner und kleine Garderobiers, Garderobieren, weil der Maskenbildner muss über das Riesenkleid an die Frau ran, Perücke rauf, Perücke runter, und die Garderobiers, Garderobieren müssen untenrum die Reifröcke wechseln. Ja, so viel zu den hinter der Bühne entstehenden Problemen vielleicht, die aber ganz, ganz einfach gelöst worden sind mit halt der Größe derjenigen, die helfen. Und jetzt habe ich natürlich für Sie ein Lied, denn Sissi, die Kaiserin, ist eine sehr starke Frau. Das haben wir schon gesagt und das haben wir auch von Maike Bördam gehört, die Hauptdarstellerin, die junge Holländerin, die das hervorragend, wie gesagt, auch singt. Und gehorsam, gezähmt und gezogen sein. Ich will nicht. Man kann sich gut vorstellen, dass dieser Stil von Musik alle Altersgruppen anspricht und zusammen mit dem bildschönen Bühnenbild und Kostümen einen tollen Abend für Sie bereitet. Hier hören Sie Komponist Sylvester Levay über den Stil der Musik. Ich verbinde mit der Geschichte von Michael die alte und die neue Zeit. Ne? Und das habe ich in der Musik auch gemacht, dass ich die klassische und die modernen Elemente zusammengefügt habe. Und es ist so, dass die modernen Elemente auch in den sehr klassischen Teilen immer wieder durchzuhören sind. Und da, glaube ich, ist für ein älteres, aber auch für ein jüngeres Publikum der Schlüssel drin, dass es für beide Ohren inhaltlich stimmt. Und bevor wir jetzt mit Maike sprechen, möchte ich noch einmal den Autor Michael Kunze zu Wort kommen lassen zu der Rolle dieser starken Frau, Sissi. Es gibt in dem Stück eine Szene, in der sich die junge Frau in eine Erwachsene verwandelt. Und das Zweite, was diese Rolle verlangt, diese Frau stirbt jeden Abend. Das heißt, sie stirbt auch innerlich. Und wir haben immer erlebt, bei den Schauspielerinnen, vor allem bei den Begabten, dass sie gewachsen sind. Aber auch, dass sie unglaublich viel Kraft verloren haben an dieser Rolle. Also diese Rolle fordert schon sehr viel und es kann nur eine starke Persönlichkeit sein, die sie spielt. Und so eine Frau ist die Maike Bördam, die ich kennengelernt habe. Sie kam fröhlich, ungeschminkt ins Studio und am Abend auf der Bühne wuchs sie von so einem ganz jungen Mädchen, das sie am Anfang ihres Lebens spielt, zu einer reifen, starken Kaiserin heran. Und wie gesagt, sie muss ja jedes Leben neu leben, jeden Abend neu. Und sie kann das und sie wird sehr weit kommen, denn sie ist jetzt noch sehr, sehr jung und wird sicher gezielt solche Rollen spielen können. Und man weiß es von ihr, gleich wenn man ihr begegnet. Wir sitzen jetzt hier mit Maike und jetzt sagen Sie mir Ihren Nachnamen, damit ich ihn richtig ausspreche. Bördam. Und das ist natürlich nicht deutsch, sondern sagen Nein. Sie mir, wo Sie herkommen. Und ich komme aus Holland, Süden von Holland, am Meer. Am Meer, sehr schön. Und sind jetzt bis nach Stuttgart gekommen, um was zu tun? Was machen Sie hier? Ich spiele hier in das Musical Elisabeth, über die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Ich spiele die Kaiserin. Man hat mir nämlich gesagt, Sie haben ein Interview mit der Prinzessin. Und dazu muss man sagen, Sie beginnen ja als Prinzessin. Oder? Ja, stimmt. Also stimmt. Es geht rück und vor. Ja, das Musical erzählt die ganze Geschichte von ihr Leben. Also von 15 ab, oder 14 ab bis 61, wo sie tot, wo sie ermordet ist. Mhm. Und ja, deswegen fängt man natürlich an als kleines, freches Mädchen, was Elisabeth war, glaube ich, wenn sie so jung war. Aber es fängt eigentlich insgesamt an mit dem Tod, der sie ja doch einholt irgendwann. Ja. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht so erwartet. Stimmt. Und, aber dann findet man in ihr Leben zurück und alle Personen erstehen wieder auf und ihr Leben steht wieder auf und sie. Ja. Und ist das, wie verändern Sie sich von einem kleinen Mädchen zu der schönen Kaiserin? Wir kennen alle die Filme. Ich weiß nicht, ob Sie über die Grenze gekommen sind. Ob Sie natürlich. Ja, ja. Jede Weihnachten. Jede Weihnachten wieder. Die Trilogie. Ja. Und jetzt, wie ist das denn, wenn man von einem kleinen Mädchen, das Schauspielerin werden wollte, nehme ich mal an, jetzt das spielen darf? Ist das ungewöhnlich interessant? Es ist, diese Part zu spielen ist herrlich. Es ist wirklich ein Traum. Ich glaube nicht, dass es im Musical viele andere Parts gibt für Frauen, die so interessant sind, um zu spielen. Und das Interessante daran liegt wirklich, dass man den Alterunterschied spielen muss, also ja, den ganzen Bogen. Sie sind aber noch sehr jung. Wie alt sind Sie, darf man fragen? Ja, ich bin 29 in einer Woche. Aber Sie sehen, Sie können also 16 gut spielen, das glaube ich ganz sicher. Ja. Es soll ein Kompliment sein. Danke. Meine Tagescreme funktioniert noch gut. Ich stehe auf der Bühne weit weg. Also das erste Make-up, was Sie anlegen werden, hat ja mit dem Jungen zu tun. Ja. Ändern Sie das über die Zeit, dass Sie... Ja, ein bisschen, aber nicht unglaublich viel, weil man muss da so ein bisschen Kompromiss machen. Man kann es nicht zu stark machen, weil dann sind die erste paar Reihen, die sind so, sehen dann nur noch Make-up und kein Gesicht mehr. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, dass man es als Schauspielerin, man muss es im Körper stecken und man muss es wirklich spielen und die alte Frau sein. Und das Schwierige daran ist auch, dass Elisabeth so fit war. Also die hat jeden Tag Stunden ist sie rumgelaufen. Geritten. Auch geritten, ne? Ja, und geritten, ja. Am Ende ihres Lebens nicht mehr so viel, aber die hat jeden Tag wirklich kilometerlang Spaziergänge gemacht. In dem Kleid kann man also nicht laufen. Ja, laufen meine ich Spaziergang, ja. Sie ist ja auch am See dann ermordet worden, glaube ich. Ja, also auch so auf so einem Spaziergang. Ja. Und von daher ist es dann natürlich schwer, man kann ihr nicht wirklich ganz alt machen und schwer laufen. Alles geht so ein bisschen langsamer. 61, aber in den Zeit, so 100 Jahre her, ist das für eine Frau ist es ziemlich alt. Höheres Alter. Ja. Franz Josef ist irgendwo in der 80 geworden. Es ist noch älter. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Sie war ja sehr jung, auch als sie ihn geheiratet hat. Stimmt, ja. Aber es ist eine Traumrolle zu spielen, obwohl ich muss sagen, es ist emotional, ihr Leben war nicht toll. Also was wir kennen von den Sissi-Films mit Romy Schneider, das ist alles sehr süß und sehr schön und lieb, aber ihr Leben war eigentlich gar nicht schön und lieb und rosa. Wir unterhalten uns mit Maike Bördam, die als Holländerin in Deutschland die Rolle der österreichischen Kaiserin Elisabeth spielt und hervorragend singt. Und hier wieder ein bisschen Musik aus der melancholischen Seite des Lebens dieser Kaiserin. Und da geht es darum, dass sie und andere vielleicht nicht so fröhlich sind, wie man sich das vorstellt. Dieses Lied heißt »Wenn ich dein Spiegel wäre« und da geht es darum, dass die Kaiserin selber eben auch so diese Art von Todessehnsucht haben mag. Soweit der Dialog zwischen der Kaiserin und ihrem Sohn, der auch irgendwo das Leben nicht meistern kann. Und wir werden uns zurückwenden an die Kaiserin, nämlich an die Hauptdarstellerin Maike, die Kaiserin spielt, und unser Gespräch. Sie musste nicht nur die Fesseln zu ihrer Familie durchschneiden. Zunächst einmal wurden ihr die Hände gebunden von ihrer starken Schwiegermutter. Und ich habe natürlich Maike gefragt, wie ist das denn im Ensemble? Wie spielt sich da denn die Situation zwischen den einzelnen Figuren ab? Verstehen Sie sich gut mit Ihren Kollegen? Ist das, oder gibt es da auch die böse Schwiegermutter? Nicht im Ehrlich, ja? Sie gehen dann raus und umarmen sich. Ja. Nee, in Wirklichkeit, Susanne Requava, die Sophie spielt, ist eine herrliche Frau. Die ist wirklich ganz toll. Mhm. Auch Holländerin übrigens. Interessant. Aber das hat damit nichts zu tun. Haben Sie sich vorher gekannt? Nein. Also, und das Ensemble sind alle möglichen Nationalitäten? Ja. Oder Ja, es gibt ganz viele Deutsche, aber auch viele Holländer, ein paar Belgier. Der Ivar, der Franz Josef spielt, kommt aus Island und der Tod wird gespielt durch einen Ukrainer, Oleg. Und von daher, ja, alle Nationalitäten. Aber das macht es auch toll, das macht es sehr interessant und du lernst ganz viele Leute kennen. Und ich muss wirklich sagen, wir haben super viel Glück. Es ist ein sehr, sehr toller Cast, sehr begabt auch. Ich habe die schon natürlich ein paar Mal gesehen und ich finde das Ensemble so, so stark und das ist sehr wichtig, weil du kannst als Hauptdarsteller nicht gut sein, wenn das Ensemble nicht gut ist. Genau. Und wir machen das alles alle zusammen. Mhm. Und ich finde wirklich, dass wir Glück haben hier vom Ensemble her, aber auch der ganzen Hinterhausbereich ist sehr, sehr, sehr toll. Also die Leute, Basis stimmt. Ja, die Basis stimmt und das ist so wichtig, weil ich zum Beispiel meine Dresse und meine Person von der Maske mehr als jemanden auf der Bühne. Also von daher muss es auch stimmen und das muss die Magie muss gut sein. Ich habe 21 Umzüge. Oh. Ja, 19 und Kostüme und 8. Wie lange dauert das pro Stück? Also brauchen Sie eine Sekunde, zwei, drei? Nein, eine Sekunde, das wird nicht gehen. Du hast nicht mal Zeit, eine Sekunde von der Bühne abzulaufen. Aber zum Beispiel nach Ich gehöre nur mir, das ist so der Titelsong aus das Musical, habe ich einen Quick Change, so heißt es dann. Ja, ja. Und also den, nach den letzten Ton sozusagen, bis ich wieder auf die Bühne gehen muss, haben wir, das hat jemand jetzt getimed, eine Minute und ein paar Sekunden. Aber davon muss ich natürlich von der Bühne ab Kleider ausziehen und wieder anziehen. Und da stehen zwei bereit oder einer bereit? Vier sogar, ja. Zwei Leuten von der Maske und zwei vom Kostüm. Halten, wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, das sind alle Perücken. Ich habe acht Müssen Perücken. Müssen Sie eine neue Perücke dann anziehen, auch bedacht? Ja, ja. Ja. Und deswegen, das muss alles so gut sein. Auch die, da muss die Energie gut sein und die Leute müssen freundlich sein und Spaß dran haben. Und ich finde wirklich, dass, also ich fühle mich ein glückliches Mensch, weil ich das Gefühl, dass ganz viele Leute hier mit so viel Enthusiasme hier arbeiten, auch von der technischen Abteilung. Mhm. Und das ist herrlich, das habe ich mal anders erlebt. Und Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe nicht genug. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch sie sind nicht geschehen. Zeit, dass wir uns endlich eingestehen. Wir sind wie zwei Boote in der Nacht. Jedes hat sein eigenes Ziel. Ja, Maike Burdam und in diesem Falle der Isländer Ívar Helgason singen hier das Lied Boote in der Nacht. Das erwartet man. Elisabeth, das Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay, erzählt die wahre Geschichte der Sissi. Die vielfach ausgezeichnete Produktion korrigiert das kitschig-romantische Bild der Monarchin, das durch die Filme der 50er Jahre geprägt wurde. Ihr Leben am Wiener Hof, wie das ein Märchen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Drama voller Entbehrungen und Machtkämpfe. Elisabeth ist die Geschichte einer modernen, selbstbewussten Kaiserin, die sich gegen die höfischen Zwänge auflehnt und dabei leider scheitert, das heißt dem Tod doch zuarbeitet. Und im Jahr 2022 können Sie das erleben, dieses Stück von Michael Kunze und Sylvester Levay geschrieben und wie gesagt, das im Schloss Schönbrunn in Wien. Und ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei allen, die sich daran beteiligt haben, an diesem Interview und vor allem an Maike, die uns damals viel, viel erzählt hat dazu und die ganz herrlich auf der Bühne war, wie sicher auch die neuen Darsteller, die ich selber noch nicht erlebt habe, aber Sie vielleicht. Und im Jahre, wie gesagt, 2022 im Sommer ist es Zeit, sich Elisabeth noch einmal anzuschauen, vielleicht auch noch mal den Film. Das wäre natürlich schön, wenn Sie die drei Teile Sissi vielleicht vorher oder nachher noch einmal anschauen. Man kann sie auf DVD haben oder man kann sie auch bestimmt irgendwo gestreamt finden. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Ihnen einen kleinen Einblick gegeben zu haben, war mir eine Freude. Und ich hoffe, Sie haben Freude, entweder die Geschichte noch einmal Revue passieren zu lassen. Es gibt ja 1000 Bilder von der hübschen jungen Romy Schneider, die das gespielt hat. Und dann vielleicht auch die Musik zu Elisabeth, die auch sehr, sehr schön ist. Mir hat der Tanz mit dem Tod sehr, sehr gefallen als Idee. Und der Tod, der sie umgarnt, die Elisabeth, hat sie leider auch mit Anfang 60 bereits zu sich genommen. Und wir wünschen Ihnen dabei viel Freude, sollten Sie eines davon miterleben. Tschüss, ciao, auf Wiederhören. Eine gute Woche wünsche ich Ihnen und